Atreo holte einen Krug. Der Zentaur trank in langen Zügen, dann wischte er sich den Bart und sagte etwas ruhiger: Ah, danke. Das tut gut. Jetzt geht's mir schon besser. Hör zu, Atreo. Du brauchst diesen Auftrag nicht anzunehmen. Die kindliche Kaiserin überlässt es dir. Sie befiehlt dir nichts. Ich werde es ihr erklären und sie wird einen anderen finden. Sie kann nicht gewusst haben, dass du ein kleiner Junge bist. Sie hat dich verwechselt. Das ist die einzige Erklärung. Worin besteht der Auftrag? Das Heilmittel für die kindliche Kaiserin zu finden und Phantasien zu retten. Und dann begann Chiron zu erzählen, wie es um die kindliche Kaiserin stand und was die Boten aus allen Teilen Phantasiens berichtet hatten. Atreo stellte viele Fragen und der Zentaur gab Auskunft, so gut er es vermochte. Und je mehr Atreo das ganze Ausmaß des Verhängnisses begriff, das da über Phantasien hereingebrochen war, desto deutlicher malte sich in seinem anfangs so verschlossenen Gesicht offene Bestürzung. Und von all dem, murmelte er schließlich mit blassen Lippen, habe ich nichts gewusst. Chiron blickte den Jungen kummervoll an. Nun weißt du, wie die Dinge stehen, und vielleicht verstehst du jetzt, warum ich die Fassung verloren habe, als ich dich sah. Und doch hat die kindliche Kaiserin deinen Namen genannt. Geh und suche Atreo auf, sagte sie zu mir. Ich setze all mein Vertrauen auf ihn, sagte sie. Frag ihn, ob er für mich und Phantasien die große Suche auf sich nehmen will. Ich weiß nicht, warum ihre Wahl auf dich gefallen ist. Vielleicht kann nur ein kleiner Junge wie du diese unmögliche Aufgabe lösen. Ich weiß es nicht. Und ich kann dir nicht raten. Atreo saß mit gesenktem Kopf und schwieg. Er verstand, dass ihm hier eine Prüfung auferlegt war, die weit, weit größer war als seine Jagd. Selbst für den größten Jäger und den besten Fährtenfinder war sie kaum zu bestehen. Für ihn war sie zu schwer. Nun, willst du? Atreo hob den Kopf und schaute den Zentaur an. Ich will.